Einen wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute haben wir zwei Essays von Gerhard Scheidt im Programm, die sich nicht nur thematisch, sondern auch vom Wortlaut her überschneiden. Deshalb haben wir sie kurzerhand zu einem zusammen kompiliert. Die Sendung möge unter dem Thema stehen: Vom Rhythmus des Kapitalismus. Es geht um Musik. Und zwar nicht in schalem Soziologenjargon über Produktionsbedingungen für Musik bloß, sondern wirklich über die innere Struktur der Musik selbst im Verhältnis zur Gesellschaft und ihren Subjekten, über die sie etwas aussagt. Es wird gehen um Moishe Postone, um Karl Marx und vor allem um Theodor W. Adorno. Und die beiden Essays von Gerhard Scheidt heißen Versuch über Musik und abstrakte Zeit, Postone's Reinterpretation of Marx und Adorno's Interpretation der Musik. Dies ist der Titel des ersten Aufsatzes und der zweite ist betitelt Rollover Adorno, kleine Musikgeschichte des Fordismus, notiert nach Art der Sonate. Ihr habt richtig gehört, Gerhard Scheidt hat wirklich sein Essay nach Art der Sonate notiert, also strukturiert. Da hören wir die Introduktion, warum Adorno-Schüler Jazz und Pop so sehr mögen. Danach die Exposition, das Hauptthema Beat und Offbeat, die Synkope als Freizeitsignal in der fordistischen Arbeitsgesellschaft. Dann schließlich ein Exkurs, E-Musik als Selbstkritik der Arbeit, die Durchführung der Sonate. Danach die Reprise, Beat und Offbeat 2, Rock. In seinem Buch Time, Labor and Social Domination, A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, kehrt Moishe Postone noch einmal zu dem Punkt zurück, an dem sich Habermas von der kritischen Theorie in Richtung Kommunikation verabschiedete. Statt des Linguistic Turn empfiehlt Postone eine kritische Wendung zu Wert und abstrakter Arbeit. Das heißt, er kritisiert zwar wie Habermas die deterministische und geschichtspessimistische Tendenz, insbesondere bei Horkheimer, wird aber darüber nicht zum zivilgesellschaftlichen und verfassungspatriotischen Optimisten. Denn anders als Habermas, der sich sogleich nach der Studentenbewegung mit der abstrakten Arbeit und dem Wert im Namen des Kommunikativen abzufinden vermochte, wie einstens Schiller mit dem realen Staat im Namen des Ästhetischen nach der Französischen Revolution. Anders als Habermas also versucht Postone gerade von Wert und abstrakter Arbeit aus, den Pessimismus der Frankfurter Schule aufzurollen. Pollock und Horkheimer, Adorno und Sohn Redl kritisiert er darin, dass sie, wie schon Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein, die Kategorien der Ware und des Kapitals immer nur auf der Ebene der Zirkulation angewandt haben, dass sie sozusagen beim Tauschwert stehen geblieben sind, bei der Kritik der Tauschverhältnisse, und dass sie letztlich, trotz aller Distanz zur Arbeiterbewegung und deren Marxismus, vom Standpunkt der Arbeit aus die Tauschverhältnisse kritisieren. So schreibt Postone: Within such an interpretation, The categories of commodity and capital do not really grasp the social totality while expressing its contradictory character. Instead, they specify only one dimension of capitalist society, the relations of distribution, which eventually comes to oppose its other dimension, social labor. In other words, when the Marxian categories are understood only in terms of the market and private property, they are essentially one-dimensional from the outset. They do not grasp the contradiction, but only one of its terms. It is a critique from the standpoint of labor, of the social forms expressed by the categories. Die Kritik, die Postone speziell an Alfred Sohn Rethel übt, soll vermutlich auch Adorno treffen, der in dem ganzen Buch allerdings ziemlich unterbelichtet bleibt. Im Unterschied zu Horkheimer orientierten sich ja beide, Adorno wie Sohn Rethel, viel stärker an der Frage der realen Abstraktion, die Marx bereits in den Grundrissen aufgeworfen hatte. Aber wie Postone einwirft, auch diese Variante kritischer Theorie beschränke sich dabei auf die Sphäre des Tausches. Sohn Rethel argues that the sort of abstraction and form of social synthesis entailed in the value form is not a labor abstraction, but an exchange abstraction. Sohn Rethel, however, interprets the commodity form as being extrinsic to commodity-determined labor. He emphasizes on exchange, which excludes any examination of the implications of the commodity form for labor. Gerade darauf hat es nun Postone abgesehen, die Realabstraktion auf dem Gebiet der Arbeit dingfest zu machen. Da er allerdings die musikalischen und ästhetischen Schriften Adornos ausklammert, vermag er auch nicht, die darin formulierte Kritik der abstrakten Arbeit wahrzunehmen, von der zu sprechen sein wird. Postone begreift die Frage des Mehrwerts und der Wertgröße, die im Arbeiterbewegungsmarxismus im Mittelpunkt stand, lediglich als integrierten Bestandteil einer anderen, fundamentaleren Kritik, die Marx im Kapital formuliert hat und die mit der Wertform auch die abstrakte Arbeit und die abstrakte Zeit in Frage stellt. Diese ist nun in den Mittelpunkt zu rücken, aber gerade hier gibt es den größten Widerstand des gesunden Menschenverstands. Gemeinhin unterscheidet man zwischen linearer und zyklischer Zeitauffassung. Postone jedoch erörtert eine andere Unterscheidung. Er differenziert darin, ob die Zeit als abhängige oder unabhängige Variable begriffen wird. Im einen Fall spricht er von konkreter, im anderen von abstrakter Zeit. Vor der Moderne, vor der Totalisierung des Kapitalverhältnisses, war die Zeit keine autonome Kategorie, sie war abhängig von Ereignissen und konnte qualitativ bestimmt werden als gute oder schlechte, heilige oder profane. Konkrete Zeit geht darum nicht im Begriff der zyklischen Zeit auf. For there are linear conceptions of time, which are essentially concrete. Concrete time is characterized less by its direction than the fact that it is a dependent variable. A relationship exists between the measure of time and the sort of time involved. The fact that the time unit is not constant, but itself varies, indicates that this form of time is a dependent variable, a function of events, occurrences or actions. Abstract time, on the other hand, by which I mean uniform, continuous, homogeneous, empty time, is independent of events. the conception of abstract time, which became increasingly dominant in Western Europe between the 14th and 17th centuries, was expressed most emphatically in Newton's formulation of absolute, true, and mathematical time, which flows equally without relation to anything external. Abstract time is an independent variable. It constitutes an independent framework within which motion, events, and action occur. Such time is dividable into equal, constant, non-qualitative units. The conception of time as an independent variable with phenomena as its function was developed only in modern Western Europe. Im Folgenden weist Postone alle Versuche zurück, die Entstehung dieser westlichen Zeitvorstellung, mit Kant gesprochen, dieses westlichen Zeitschematismus, auf technische Erfindungen zu reduzieren. Vor allem die Entwicklung der Uhr, die eine präzise mathematische Zeitmessung erlaubt. Der Vergleich mit China, wo es früh schon Uhren gab, macht das Wesentliche deutlich. Notion of productivity in the sense of output per unit time was unknown. Gerade darum aber geht es nun in Western Europe. Postone verweist hier auf Jacques Le Goff, der bereits unter den verschiedenen Arten von Zeitmessung in der mittelalterlichen Stadt die Arbeitsglocken hervorgehoben hat. Which appeared and spread quickly in the cloth-producing towns of the 14th century. The work bells themselves were an expression of a new social form that had begun to emerge, particularly within the medieval cloth-making industry. This industry did not produce primarily for the local market, like most medieval industries, but along with the metal industry was the first that engaged in large-scale production for export. The craftsmen of most other industries sold what they produced, but in the textile industry there was a strict separation between the cloth merchants, who distributed the wool to the workers, collected the finished cloth from them and sold it, and the workers, many of whom were pure wage earners, possessing only their labor power. Productivity was constituted, at least implicitly, as an important social category in the textile industry of medieval Western Europe. Da die Arbeiter hier tageweise bezahlt wurden, ging es in der Frage der Entlohnung stets um die Länge und die Definition des Arbeitstages, um die Arbeitspausen. Die städtischen Arbeitsglocken markierten für die frühen textilerzeugenden Betriebe den Beginn und das Ende des Arbeitstages, ebenso wie die Unterbrechungen zur Mahlzeit. Daraus folgert Postone: With the rise of early capitalist forms of social relations in the cloth-producing urban communes of Western Europe, a form of time emerged that was a measure of, and eventually a compelling norm for, activity. Such a time is divisible into constant units, and within a social framework constituted by the emerging commodity form, such units also are socially meaningful. Das Geld ist die erste Erscheinungsform des Realabstrakten überhaupt. Karl Marx hat damit Folgendes gemeint: Es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren, die gruppiert die verschiedenen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien und so weiter des Tierreichs bilden, auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Ein solches Einzelnes, das in sich alle wirklichen vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein Allgemeines wie Tier, Gott und so weiter. Indem dieses Geld nun unmittelbar auf die konkrete Arbeit bezogen wurde, dadurch, dass die Länge der Arbeitszeit mit der Summe des dafür bezahlten Geldes gleichsam synchronisiert werden konnte, ist auch der erste Schritt zur abstrakten Arbeit getan. Das heißt, die abstrakte Logik des Geldes, die bereits in der Antike ihr Unwesen trieb, hier aber auf eng begrenztem gesellschaftlichem Raum, erfasst nun an der Schwelle zur Moderne Arbeit und Zeit und verwandelt sie in reale Abstraktionen. Geld wird Zeit. Die mechanische Uhr, nicht lange nach der Einführung der Arbeitsglocken erfunden, setzte sich in den städtischen Zentren des mittelalterlichen Europas rasch durch. Am Ende des 14. Jahrhunderts war hier die 60-minütige Stunde so gut wie etabliert. Freilich handelte es sich noch immer und für lange um Inseln der abstrakten Zeit in einem Meer disparater, konkreter Zeitvorstellungen, unmessbar und unteilbar. Postone betont aber, dass die abstrakte Zeit, ihrem genauen Begriff gemäß, eine totalisierende Tendenz von Anfang an besaß und schon im Ursprung nicht sich sozial eingrenzen lässt auf eine bestimmte Klasse, sondern den Alltag der Stadt, die Lebenswirklichkeit der darin lebenden Menschen durchdrang. Es handelt sich um eine Form von Herrschaft, die begrifflich nicht aufgeht in Klassenherrschaft. The temporal social forms have a life of their own and are compelling for all members of capitalist society. Even if in a way that benefits the bourgeois materially. Although constituted socially, time in capitalism exerts an abstract form of compulsion. Als Resultat gesellschaftlich totaler Vermittlung wird die aufgewendete Arbeitszeit in eine Zeitnorm verwandelt, die von jedem individuellen Tun abstrahiert und es im selben Maß beherrscht. Darin wäre schließlich auch der reale Eurozentrismus der Geschichte und Kultur, die Herrschaft des Abendlands und die Dominanz der westlichen Welt materialistisch zu begreifen, in der realen Abstraktion von konkreter Arbeit und Zeit. Sie kann letztlich von niemandem beherrscht werden, da sie doch von allen abstrahiert. Sie allein vermag die totale Integration zu bewerkstelligen und jene One World zu schaffen, deren Abstraktionsleistung im millionenfachen Hungertod besteht. Bei der Durchsetzung abstrakter Arbeit handelt es sich um einen realen Prozess, keineswegs um eine bloße Zeitvorstellung, obwohl natürlich eine Zeitvorstellung stets beteiligt ist und sein muss. Es ist die Einheit von Ideellem und Reellem. Philosophisch hat diesen Prozess schließlich Kant an der Wende zum industriellen Kapital, das heißt zur Totalität des Kapitalverhältnisses stehend, zusammengefasst, in seinem transzendentalen Subjekt und im a priori seiner Verstandesbegriffe. Eine materialistische Kritik abstrakter Zeit könnte nicht nur über die Transzendenz dieses Subjekts aufklären, sondern auch den Begriff der Rationalisierung, wie ihn Max Weber prägte, in den Zusammenhang der marxischen Wertkritik gleichsam zurückholen und an beiden die tödlichen Konsequenzen des Kapitals sichtbar machen. Die Frage der Rationalisierung in der Kultur, speziell in der Musik, die Weber bemerkenswert skeptisch stellt, lässt sich davon nicht ausnehmen. Warum gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch, wie wenigstens wir uns gerne vorstellen, in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen. In seinem Werk Das Kapital hat Marx das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus und so weiter, als die entsprechendste Religionsform für eine Gesellschaft von Warenproduzenten begriffen. Genauer, für eine Gesellschaft, deren allgemein gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, also als Werten zu verhalten und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten aufeinander zu beziehen als gleiche menschliche Arbeit. Das Zitat zeigt den theoretischen Fortschritt, den Marx seit dem Aufsatz zur Judenfrage gemacht hat, wo er noch die jüdische Religion als Metapher für den kapitalistischen Geist verwendet hatte. Dieser Fortschritt beruht eben auf dem Begriff von abstrakter Arbeit und Zeit. Stehen sich in der frühen Schrift Geld und Gesellschaft unvermittelt wie der abstrakte Gott des Judentums und die konkrete Gesellschaft gegenüber? So vermag Marx nun mit dem Begriff des Werts die totale Vermittlung herzustellen. Von der konkreten zur abstrakten Arbeit und vom abstrakten Tauschwert zum konkreten Gebrauchswert und findet hierfür gerade in der christlichen Religion eine entsprechende verhimmelte Form. Was Marx aber nicht erörtert, ist die Frage, warum die der kapitalisierten Gesellschaft entsprechendste Religion gewissermaßen früher da war als die Gesellschaft selbst. Warum abstrakter Gott und konkreter Sohn eher da waren als Wert und Profit. Ein Problem, das die simple Lösung des Basisüberbauschemas Lügen straft. Erscheint doch die Universalität der christlichen Kirche in gewisser Weise als Antizipation der Universalität des Kapitals, der christliche Gott als Vorwegnahme des alles durchdringenden Werts, die Heilsgeschichte als kindlicher Entwurf des Verwertungsprozesses. Gerade hier erlaubt die Kategorie der abstrakten Zeit eine zumindest schärfere Fragestellung. Postone beginnt seine historischen Exkurse übrigens nicht mit der Textilindustrie des Hochmittelalters, sondern mit der Arbeitszeit in den Klöstern. Er weist dabei auf eine spezifische Disziplinierung und Ordnung der Zeitverhältnisse hin, was die Regelung von Arbeit, Essen und Beten betrifft. Die Zeit wurde dabei für die Mönche bereits durch Glocken markiert. Es ist dies gewissermaßen noch die Phase des einstimmigen gregorianischen Chorals. Die Musik wird mittels Neumen notiert, die keine Tonhöhen, sondern Bewegungsrichtungen markieren. Tempo und Rhythmus sind absolut textabhängig und werden nicht schriftlich festgehalten. Die Zeit ist konkret. Der Text bestimmt die Zeit der Musik, wie das manuelle Läuten der Klosterglocken den Alltag der Mönche. Das ändert sich im mehrstimmigen Musizieren, wie es mit dem Aufschwung der Städte sich verbreitet. Die Musik entwickelt im Organum der Notre-Dame-Periode des 12., 13. Jahrhunderts Selbstständigkeit gegenüber dem Text. Komposition im eigentlichen Sinn beginnt mit Liniennotation und in der Ars Antiqua des 13. Jahrhunderts Mensuralnotation, die es erlauben, das Verhältnis des einzelnen Tons zu den anderen, Tonhöhe und Länge, aus dem einzelnen Notenzeichen selbst abzuleiten und nicht mehr wie bei den Neumen aus dem Zusammenhang des gesungenen Textes oder später bei der Modalnotation aus einer bestimmten Gruppierung von Notenzeichen. Die Einbindung der Musik in einen konkreten, auf unmittelbare Weitergabe von Musizierpraktiken beruhenden Zusammenhang, für den die Zeichen ursprünglich nur Hinweise und Anhaltspunkte, Gedächtnisstützen gleichsam darstellen, weicht Schritt für Schritt der abstrakten Quantifizierung der Proportionen von Tonhöhe und Länge. Es geht also um Mehrstimmigkeit im engeren Sinn, nicht um bloße Verschiedenstimmigkeit, die überall entstehen kann, wo zusammen musiziert wird. Erst die disziplinierte Zurichtung volkstümlicher Heterophonie, wie es Kurt Blaukopf auf den Punkt bringt, im Sinne jenes Abstraktionsvorganges, der auf der Quantifizierbarkeit der Tonverhältnisse beruht, wäre darum als eine Mehrstimmigkeit anzusehen, die es der Musik ermöglicht, ihre eigene Zeitökonomie auszubilden. Solche Vorgänge, in denen sich Musik als relativ autonome Form historisch konstituiert, werden durch eine Ontologisierung des Musikalischen natürlich ausgeblendet. Geradezu ein Paradigma dafür ist die bekannte alte Studie von Karl Bücher über Arbeit und Rhythmus, die im selben Maß die Arbeit wie die Musik ontologisiert und jede Unterscheidung zwischen konkreter und abstrakter Zeit unmöglich macht. Charakteristisch auch, dass sich Georg Lukács in seiner ontologisch angelegten Ästhetik gerade auf diese Studie stützt. James L. Marcel hingegen hat bereits 1946 gegen solche Vorstellungen eingewandt, dass jedes Tonsystem eine Konstruktion des gesellschaftlichen Geistes sei, ein Phänomen gesellschaftlicher Übereinkunft. Das Problem ist allerdings, dass sich diese Übereinkunft hinter dem Rücken der Individuen herstellt und ihnen darum als metaphysische oder ontologische Gegebenheit entgegentritt. Dass der gesellschaftliche Geist nicht vollständig bei Bewusstsein ist, wenn er sein Tonsystem konstruiert. Von außen und vorsichtig tastend nähert sich darum Kurt Blaukopf jener gesellschaftlichen Situation an, in der Mehrstimmigkeit entstand. Die ökonomischen Motive, die diese Mutation der musikalischen Praxis auslösen, sind begleitet von einer neuen Einstellung zur Zeit, die sich auch wieder aus den neuen wirtschaftlichen Verhältnissen ergibt. Im Zuge der Urbanisierung treten gegen Ende des 13. Jahrhunderts die ersten Räderuhren auf. Die Messung der Zeit beginnt sich im Bewusstsein der Menschen einzunisten. Die Musik der Kirche, bisher zeitvergessenes Gebiet, vermag sich dieser Neuerung nicht ganz zu entziehen. So wenig eine neue Einstellung zur Zeit die wirtschaftliche Entwicklung bloß begleitet haben kann, sie vielmehr zu innerst bestimmte, so wenig konnte die Musik sie weiterhin vergessen. Blaukopf verweist dabei auf den Einfluss der Musica vulgaris, also plebejischer Musikformen, und kann sich darin auf Georg Knepler stützen. Gerade der Einbruch plebejischer Formen ins zeitvergessene Gebiet der einstimmigen Kirchenmusik führte offenkundig dazu, dass die europäische Musik sich in eigenartiger Mimikrie konstituierte, in der Nachahmung abstrakter Zeit. Ausgangsbasis jedoch bildete die Abstraktion vom Körper, die vom Christentum bereits lange davor durch die zunächst unbedingte und einstimmige Bindung der Musik ans Wort eingeübt worden war und unter anderem mit dem Verbot von Tänzen und anderen kultischen Formen einherging. Blaukopf schreibt ganz allgemein von einer Aussonderung des Musikalischen aus einem Komplex, der ursprünglich Sprache, Musik und Bewegung in enger Verschränkung beinhaltete. Nur auf dieser Grundlage konnte in der Folge die volkstümliche Polyphonie, mit Weber gesprochen, rationalisiert, das heißt zur Nachahmung abstrakter Zeit integriert werden. Erst die mensurale Polyphonie, die aus dieser Integration hervorging, schuf jene Distanz zum Text und machte die Musik bis zu einem Grad unabhängig, der es ihr erlaubt, in ihrem Inneren abstrakte Zeit nachzubilden. Erst wenn in schriftlich festgelegter Form mehrere Stimmen zur selben Zeit Verschiedenes, verschieden hohe Töne in anderer Folge singen, kann diese Gleichzeitigkeit überhaupt als leeres Kontinuum erscheinen, als etwas, das sie teilen und das doch nicht identisch mit ihnen ist, worin sie sich demnach wie in einem geometrischen Raum befinden. So lässt sich in der Entwicklung der europäischen Musik wie in keiner anderen Kunstform die Nachahmung abstrakter Zeit verfolgen. Freilich keine Nachahmung im Sinne der Widerspiegelungstheorie, die nur das Basisüberbauschema reproduziert. Einerseits setzt sich die abstrakte Zeitvorstellung einfach durch, andererseits setzt die Musik ihr in der Reflexion eine Art Widerstand entgegen. Es handelt sich um eine Nachahmung im Sinne von Adornos ästhetischer Theorie. Erst in seiner Selbstentfremdung durch Nachahmung bekräftigt das Subjekt sich so, dass es den Bann der Nachahmung abschüttelt. Durch Nachahmung hindurch, nicht abseits von ihr, hat Kunst zur Autonomie sich gebildet. Sie greift gestisch nach der Realität, um in der Berührung mit ihr zurückzuzucken. Im Falle der Musik ist es die Realität abstrakter Zeit, nach der die Polyphonie gestisch greift, wenn sie das Metrum schafft, und zugleich vor ihr rhythmisch und harmonisch zurückzuckt. In der Aneignung abstrakter Zeit konstituiert sich das Subjekt der Musik. Es erscheint als Herr der abstrakten Zeit, soweit es sie mit konkretem Sinn zu erfüllen vermag. Diesen Sinn gewinnt es aber gerade in der Kritik der abstrakt werdenden Arbeit. Das Kunstwerk bekräftigt, was sonst die Ideologie bestreitet: Arbeit schändet. Dies schreibt Adorno. Musikhistorisch spricht man von einem regelrechten Paradigmenwechsel um 1600. Bereits im Verlauf des 16. Jahrhunderts zog, wie Alfred Einstein anschaulich ausführte, die Oberstimme immer mehr den melodischen Ausdruck an sich. Sie wird zur melodischen Blüte der Komposition. Die Unterstimmen sinken langsam zu begleitenden Nebenstimmen herab. In der neuen Gattung der Oper findet dieser Vorgang seinen sichtbarsten Ausdruck. Aber der homophone Schub, der hier durch Rückgriff aufs antike Drama legitimiert wird, betrifft die Musikentwicklung insgesamt. Zugleich vollzieht sich weitere Abstraktion oder Rationalisierung. Die Kirchentonarten weichen dem dualen Dur-Moll-System. Die Tonarten gleichen sich einander an. Die temperierte Stimmung kann sich durchsetzen, die eine Oktave in 12 gleich große Intervalle unterteilt. Aber der in diatonischen Bahnen gleichmäßig dahinschreitende Generalbass bildet nunmehr den kontinuierlichen Hintergrund, von dem einzelne Stimmen sich abheben können. Als Heroen, die wie Orpheus die zweite Natur von abstrakter Arbeit und Zeit zum Tanzen bringen. Nicht zuletzt wird in der Oper, in Stoff und Handlung ebenso wie in ihren Repräsentationsaufgaben, die Nähe zum Staat sinnfällig. Zu jenem Staat, der die Rahmenbedingungen herstellt für die Aneignung von Reichtum, die durch abstrakte Zeit der bürgerlichen Klasse ermöglicht wird. Der Staat ist es, der nunmehr als großer Regulator offen in Erscheinung tritt, mit seinem merkantilistischen System nicht nur die abstrakte Arbeit, die zuvor nur in den Intermundien der spätfeudalen Gesellschaft existierte, auf nationalstaatlicher Basis verallgemeinert, sondern zugleich die Voraussetzungen schafft, dass jenes Bürgertum, das davon den Mehrwert hat, allmählich als Subjekt Konturen gewinnt. Und wie dieses Subjekt im Politischen Anstalten macht, den Staat zu übernehmen und das Kapital als sein Instrument zu gebrauchen, so tritt das komponierende Alter Ego, ob es sich nun unmittelbar dieser Klasse verpflichtet weiß oder nicht, immer stärker als eines in Erscheinung, das die abstrakte Zeit durch konkrete kompositorische ausfüllen kann. Als die Klassiker ihre Sonaten schrieben, begann die Abstraktheit der Arbeit ein neues Niveau zu erreichen. Manufaktur ging in Industrie über. Das Kapital, das zuvor als Handels- und Geldkapital die Produktion von außen bestimmen konnte, determinierte sie nun zunehmend von innen und verwandelte sich ins automatische Subjekt. Die früher von außen an den Arbeitsprozess angelegte Latte der Zeitmessung wurde ins Innere der Arbeit selbst transformiert. Die Arbeitsteilung zerstückelte den ganzheitlichen Arbeitsprozess des alten Handwerks in immer kleinere, wiederholbare und mit Maschinenkraft betreibbare Einzeltätigkeiten. Messbarkeit bzw. Quantifizierung wurde auf alle Abschnitte der Warenproduktion ausgedehnt. Die Abstraktion, die der Wert an den verschiedenen Formen der konkreten Arbeit vornimmt, um sie auf den gemeinsamen Nenner der durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit zu bringen, prägte damit in ganz neuer Weise die Arbeitsvorgänge selbst. Als solchermaßen abstrakt gewordene bezweckt die Arbeit vor allem ein genaues, überprüfbares und wiederholbares Resultat des Arbeitsvorganges. Nur dann kann der Mehrwert auch realisiert werden, der in der Ware steckt. Auch der Ausgangspunkt der klassischen Komposition ist die Wiederholung. Im Kleinen die regelmäßige Schlagzeit, der Beat, der Tonika-Dreiklang, wie im Großen die Form der Reprise. Sie bildet den Rahmen, in dem die Musik ihre Arbeit tut. Das Wiederholungsmoment im Spiel ist, so Adorno, das Nachbild unfreier Arbeit. Die Komponisten, soweit sie Künstler sind und keine Handwerker, entwickeln jedoch ihre ganze Kunst nicht in der Realisierung der Wiederholung, in der Bestätigung abstrakter Arbeit, sondern in der Abweichung von ihr, in der Negation von Wiederholung. Diese Negation lässt sich auf keinen Nenner bringen, nur auf den Begriff des Kunstwerks. denn jedes ästhetisch geglückte Musikstück beruht geradezu auf der Einzigartigkeit der Abweichung vom Abstrakten, der Negation des Wiederholungszwangs und jede Aufführung desselben auf der Einzigartigkeit der Interpretation. Produktion. Eine der Anekdoten Eckhard Hentscheids über die Helden der Frankfurter Schule handelt von Professor Adornos Verhältnis zur populären Musik. Immer wieder und herb kritisierte Adorno in Buch und Gespräch die Jazzmusik. Ein Student fragte ihn, ob dies Verdikt auch für die neue Popmusik gelte, für die Beatles zum Beispiel. Adorno schwieg zuerst und dachte sehr lange nach. Erst auf die nochmalige dringliche Anfrage, ob seiner Meinung nach die Beatles auch schlecht seien, antwortete er langsam: Ja, die auch. Tatsächlich bedeutete das Jazz-Verdikt Adornos für die nachfolgende Generation der Adorno-Schüler und Leser oftmals ein Problem, da nicht wenige Jazz- oder Rockfans darunter waren, die vielleicht sogar nebenher in einer Band spielten. Und ausgerechnet der Meister der negativen Dialektik sollte ihnen diesen Rhythmus verderben, bei dem sie vor lauter Negativität Arme und Beine förmlich zucken spürten. Wer gewieft genug war, machte aus dieser seelischen oder sogar körperlichen Not eine akademische Tugend und erwarb seine wissenschaftlichen Meriten über das Thema, warum Professor Adorno den Jazz oder die Beatles nicht leiden konnte, stellte den Professor vom Kopf aufs Tanzbein und fand heraus, dass dieser den wirklichen Jazz oder den wirklichen Rock gar nicht kennen konnte, weil er eben nicht zuletzt ein Bildungsbürger war, weswegen für Produkte der Kulturindustrie dasselbe oder etwas Ähnliches oder etwas Vergleichbares gelten müsse, wie für jene Kunstwerke, die Adorno favorisiert habe. Zumal die Kunstautonomie ohnehin abgestorben sei, etc. Aber es ist seltsam. Adorno lässt sich nicht verjazzen. Die negative Dialektik nicht einmal rappen. Die Differenz zwischen U- und E-Musik ist mehr als die Grenze zwischen zwei Marktsegmenten. Sie hat in der Produktion ihren Sitz. Und bis dorthin reicht die beschwingte Adorno-Kritik der akademischen Vatermörder meist nicht. Wenn es aber über das ausgeleierte Thema autonome Kunst versus kulturindustrieller Pop, atonal, seriell, minimal versus Jazz, Rock, Rap noch irgendetwas zu sagen gibt, dann vielleicht im Zusammenhang mit der Durchsetzung abstrakter Arbeit als universaler Kategorie der Gesellschaft. Kunstautonomie und Kulturindustrie erscheinen als die beiden ästhetischen Seiten dieser Durchsetzung. Und bei Adorno, der im Unterschied zu den meisten seiner verjazzten und poppigen Kritiker noch einen Begriff von Wertkritik als Kritik der abstrakten Arbeit hatte, ist gerade dieser Zusammenhang zwar etwas verdeckt, aber vorhanden. Ihn ein wenig ans Licht zu bringen, versuchen die folgenden Überlegungen. Okay. Exposition. Hauptthema. Der Siegeszug des Jazz verlief parallel zu dem des Automobils. Es waren die Fabriken Henry Fords, die ab 1908 das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, Modell T, zur Massenware machten. Und weil in diesen Fabriken mit Fließband und tayloristischen Methoden auch ein neues Niveau in der Rationalisierung, in der Abstraktheit und Messbarkeit von Arbeit erreicht wurde, das bald auf die Produktion anderer Konsumgüter übergriff, sprechen Ökonomen mit einigem Recht vom Zeitalter des Fordismus, das damals angebrochen sei. Etwa zur selben Zeit und schneller noch als das Auto entwickelte sich die Schallplatte zur Massenware. Auf ihrer Grundlage erst avancierte der Jazz zur ersten nahezu globalen Unterhaltungsmusik. Die erste Jazzplatte ging 1918 in New Orleans in Produktion. Der Fordismus zeichnet sich auf der Ebene des Marktes vor allem dadurch aus, dass zum ersten Mal in der Geschichte breiteste Schichten als Konsumenten der industriell gefertigten Waren gewonnen werden konnten, neue Bedürfnisse geweckt oder alte umgeleitet wurden, die zuvor noch von Kleinbetrieben, Handwerkern oder überhaupt nicht in Form von Waren bedient worden waren. Während also früher dem Platzkonzert der örtlichen Blechmusikkapelle gelauscht oder zur Polka im Gasthaus getanzt wurde, kaufte man sich nun in zunehmendem Maß, so man genügend Geld hatte, eine Schellack- oder Schallplatte. Der Plattenumsatz stieg etwa in Deutschland zwischen 1906 und 1930 von 1,5 Millionen auf 30 Millionen Stück. 1977 waren es dann 136 Millionen. Das Auto verhält sich auch hinsichtlich seines Gebrauchswerts zur Eisenbahn, der ersten industriellen Form der Mobilität, wie die Jazzband zur Blasmusik. Diese war die frühe Begleitmusik der Industrialisierung, ob sie nun von Militär, Dorf- oder Werkskapellen geblasen wurde. Wie das Auto dem einzelnen Fahrer Mobilität relativ unabhängig von anderen ermöglichte, das Fahrrad fungiert hier in gewisser Weise als Auto des kleinen Mannes, so der Jazz dem einzelnen Spieler im Ensemble. Die Analogie soll nicht überspannt werden, aber beide, Auto und Jazz, gewannen im Fordismus geradezu symbolischen Gebrauchswert, einen Gebrauchswert, der für viele andere stand. Sie galten als Inbegriff der Freizeit, ja als Ding, das die Freizeit in Freiheit verwandeln konnte. Diese symbolische Bedeutung gilt es im Inneren der Musik selbst sichtbar zu machen. Als wichtigstes Charakteristikum des Jazz, wie auch der an ihn anschließenden Musikformen, Pop, Rock und so weiter, kann eine bestimmte Art von Rhythmus gelten. Offbeat und Synkope in Permanenz, die den Beat, die Betonung der regelmäßigen Schlagzeit, konterkarieren. Der Beat, der beim bevorzugten Viervierteltakt den ersten und dritten Taktschlag akzentuiert, wird nicht aufgehoben, aber abgewertet. Der Unterschied zwischen Offbeat und Synkope könnte dabei als ein gradueller gefasst werden. Die Synkope ist gewissermaßen Offbeat in großer, notierbarer Gestalt. Offbeat, die Synkope im Kleinen. Im Folgenden wird Offbeat vor allem wörtlich genommen, als Gegenbewegung zum Beat, zur regelmäßigen Schlagzeit. Aus der Spannung zwischen Beat und Offbeat entsteht nun der charakteristische Swing oder Drive oder Rock. Gegenüber dieser rhythmischen Eigenart bleiben die anderen Charakteristika des Jazz von geringerer Bedeutung. Wie der Offbeat gegen den Beat seine Akzente setzt, so versuchen die Instrumentalisten gegen die klassische, herkömmliche Art des Spielens anzuspielen. die festgelegte temperierte Stimmung und die auf ihr gegründete Harmonik werden dabei nicht etwa aufgehoben oder zurückgenommen, sieht man von der signifikanten kleinen Terz oder kleinen Septime der Bluesharmonik ab, sondern eher umspielt. Smear and Dirty Notes, unrein intonierte, verschmierte und schmutzig gemachte Töne, häufige Glissandi, weite Vibrati, Töne, die absichtlich etwas zu tief angesetzt werden, um dann mit auf Erregung kalkulierter Langsamkeit hinaufgeschraubt zu werden etc., stehen in einem tonalen Rahmen, der im Wesentlichen den harmonischen Spielregeln des Abendlandes folgt. Tonika, Subdominante, Dominante. Die Improvisation löst sich zwar von der fixierten Notenschrift, akzeptiert aber ihre harmonischen Rahmenbedingungen. Eine der frühesten Erscheinungsformen des Offbeat war der Ragtime, ein Klavierstil, bei dem in der einfachsten Form die linke Hand den Beat, die rechte den Offbeat spielte. Der Name des Stils leitet sich ab von Ragged Time, zerrissene Zeit. Und die Zeit des Fordismus war in der Tat zerrissen wie noch nie, in Arbeit und Freizeit. Je mehr die Arbeit rationalisiert und selbst zerstückelt wurde und in einer strengen Disziplin und einer abstrakten Messbarkeit aufging, die wohl unbewusst in der Musik als Beat empfunden werden kann, desto mehr fuhr offenbar auch der Offbeat in die Beine, suggerierte Befreiung von der Disziplin und dem Diktat der Zeit. Der Offbeat ist im Milieu der amerikanischen Schwarzen entstanden, der ehemaligen aus Afrika verschleppten Sklaven, also eine Bevölkerungsschicht, die in besonderem Maß die Disziplinierung durch die modernen Arbeitsverhältnisse erfuhr, für die aber die Industrie zugleich die Befreiung aus der Sklaverei bedeutete. Die Spannung zwischen Beat und Offbeat lässt sich jedenfalls nicht unmittelbar aus der afrikanischen Herkunft der Schwarzen herleiten. Abgesehen davon, dass dies fast schon eine biologistische Substantialisierung wäre, stimmt es auch im strikt musikalischen Sinn nicht. In der traditionellen afrikanischen Musik gibt es keine Taktstruktur mit festgelegten metrischen, schweren, also akzentuierten und leichten, nicht akzentuierten Zählzeiten. Kann man von einem Beat hier überhaupt sprechen? So handelt es sich dabei um eine Zusammenfassung von mehreren Elementarpulsationen. Eine Art Schwebezustand. Eine besondere Eigenart der afrikanischen Musik ist überhaupt die Kombination oder Überlagerung verschiedener heterogener Rhythmen, Polyrhythmik. In vielen Fällen könnte etwa von einem individuellen Beat gesprochen werden, so bei einem Beispiel aus Sambia, das Gerhard Kubik heranzieht. Der Beat eines jeden der drei Trommler fällt an eine andere Stelle des zeitlichen Ablaufs. Würde man sie bitten, den Beat mit dem Fuß zu markieren, dann stampften sie nicht gemeinsam, sondern zwischeneinander fallend. Das bedeutet, dass jeder der Musiker sein Spiel auf eine von seinem Gegenüber verschiedene Ebene von Orientierungspunkten bezieht. Und jeder die gesamte Musik von seinem Standpunkt aus anders gelagert hört. Die Abstraktion, die solche individuellen Spiel- und Hörperspektiven zugunsten eines einzigen, gleichsam punktgenauen Beat beseitigt, also auch die Überlagerung heterogener Rhythmen abbaut, setzte sich demnach in der Musik der Schwarzen erst in Amerika allgemein durch. Die Individuen erkennen bewusst oder unbewusst im abstrakten Beat etwas von den ihnen aufgezwungenen Arbeits- und Zeitverhältnissen wieder und können im Offbeat, in gewisser Weise auf Distanz dazu gehen, eine bestimmte Form der Selbstbestimmung zurückgewinnen und sich entspannen. Vorübergehend aus der Logik der fordistischen Arbeits- und Zeitökonomie entlassen, werden die Spielenden und Hörenden von einer federnden Elastizität getragen, die bei aller Dynamik stets gelassen, relaxed bleibt. Aus der geläufigen Zuordnung des Jazz zu den afrikanischen Ursprüngen der schwarzen Musiker resultierte aber für dessen weiße Rezipienten von Anfang an eine bestimmte, unwiderstehlich romantische Konnotation des Offbeat. Ähnlich wie die Roma und Sinti und die sogenannte Zigeunermusik standen die Schwarzen und der Jazz für Lebensformen, die sich der abstrakten Arbeit und ihrer Disziplin prinzipiell widersetzten, die sich gehen ließen und das protestantische Arbeitsethos verweigerten, sich vielmehr auch sexuell keiner Norm unterwarfen. Die Schwarzen galten als Wilde, als Primitive, die ihren natürlichen Trieben noch verbunden seien und sich ihrer gerade in der Jazzmusik versicherten. Und diese Konnotation dürfte nicht wenig zum Erfolg des Jazz unter Weißen in Amerika und Europa beigetragen haben. Duke Ellington hat mit seiner Big Band diese weiße Rezeptionshaltung fast schon parodiert, als er mit dem Jungle Style das adäquate exotische Trugbild schuf und mit wilden Dämpfereffekten der Blechbläser Tierlaute als Urwaldgeräusche imitierte. Doch der Dschungel, dem die Jazzmusik entstammte, lag in New Orleans, Chicago und New York. Bereits in den 30er Jahren und ohne genaue Kenntnis der genuin afrikanischen Musikformen bestritt Adorno den afrikanischen Charakter des Jazz, indem er nichts anderes tat, als dessen Gebrauch in der Moderne zu untersuchen. Keine Archaik gibt es im Jazz, denn die aus Moderne mit dem Mechanismus der Unterdrückung gezeitigte. Nicht alte und verdrängte Triebe werden in den genormten Rhythmen und genormten Ausbrüchen frei. Neue, verdrängte, verstümmelte erstarren zu Masken der längst Gewesenen. Obwohl Adorno den Zusammenhang des Jazz mit der Durchsetzung des fordistischen Arbeitssystems nicht explizit darstellt, vermag er doch die Geburt des Jazz aus dem Geiste der Freizeit zu beschreiben. Der Jazzmusiker, der zwischen den markierten Taktteilen seine abenteuerlichen Sprünge machte, der die Akzente verschob und mit kühnen Glissandi die Töne verschleifte, er jedenfalls doch hätte der Industrialisierung enthoben sein sollen. Sein Reich galt als Reich der Freiheit. Hier war offenbar die starre Wand zwischen Produktion und Reproduktion gesprengt, die ersehnte Unmittelbarkeit wiederhergestellt. Aber die Züge des Jazz, die Adorno freilich vergröbert, weil er sie in der Synkope aufgehen lässt, charakterisieren eine Subjektivität, die gegen eine Kollektivmacht aufbegehrt, die sie doch selber ist. Darum erscheint ihr Aufbegehren lächerlich und wird von der Trommel niedergeschlagen, wie die Synkope von der Zählzeit. Das eigentlich Entscheidende am Jazz-Subjekt ist, dass es sich trotz seines individuellen Charakters überhaupt nicht selbst gehört. Das Zerfetzen der Zeit durch die Synkope ist ambivalent. Es ist zugleich Ausdruck der opponierenden Scheinsubjektivität, die gegen das Maß der Zeit aufbegehrt, und der von der objektiven Instanz vorgezeichneten Regression. Die Attraktivität des Offbeat basiert allerdings nicht allein auf dem subkutan wirkenden Gegensatz zu den neuen Formen der Arbeit, denen sich das Subjekt, das seine Arbeitskraft unter fordistischen Bedingungen verkaufen muss, ausgeliefert sieht. Es artikuliert sich darin zugleich eine Opposition zum Staat, der im Fordismus aufgerüstet wird, zu einer weite Teile der Gesellschaft regulierenden Instanz. Diese Aufrüstung vollzog sich zu den Klängen einer älteren Form von Popmusik, die den Beat förmlich einzementierte, der Marschmusik. Von manchen Musikforschern wird die Entstehung des Jazzrhythmus im Süden der Vereinigten Staaten sogar unmittelbar als Verschmelzung der dort herrschenden Musiktradition, die vom europäischen Marschrhythmus geprägt war, mit den durch die Sklaven eingewanderten afrikanischen Trommelrhythmen begriffen. Eine Episode aus der Frühgeschichte des Jazz erscheint dabei für das ambivalente Verhältnis zu Staat und Militär von geradezu symbolischer Bedeutung. Als im Jahre 1917 die amerikanische Kriegsmarine in New Orleans stationiert war, nahm der Vergnügungsbetrieb an diesem Ort derartige Formen an, dass das Marineministerium die Schließung des gesamten Vergnügungsviertels anordnete. Am Morgen des 10. Oktober verließen die Betroffenen die Stadt. Alle Jazzmusiker zogen in einer Kolonne durch die Straßen. Ihnen folgten die Prostituierten mit geschulterten Matratzen. Auf dem Marktplatz wurde ein Abschiedschoral gespielt. In früherer Zeit zielte der Rhythmus des ewigen Gleichschritts noch auf die Formierung eines Berufsheers. In der Habsburger Monarchie zum Beispiel wurde der Gleichschritt 1740 eingeführt. Er wurde von schlanken Kapellen mit Pauken oder Trommeln, in denen Holzbläser den Klang dominierten, gespielt und prägte den Alltag in Stadt und Land nur peripher. Mit der allgemeinen Wehrpflicht, dem Aufbau von riesigen Heeren im 19. Jahrhundert, begann er sich in ein blechgepanzertes, tausendfüßiges Monster mit schwerem Schlagzeug zu verwandeln, das nahezu überall zu hören und zu sehen war und sich in Dorf- und Werkskapellen fortpflanzte. Die Individuen wurden vom Marschrhythmus zum Volkskörper und Staatsvolk gleichsam zusammengeschweißt. In Deutschland und in Österreich, wo sich die Gesellschaft geschlossen wie nirgendwo sonst zum Volksstaat formierte, erreichte auch die Marschmusik die größte Bedeutung. Und die Wirkung des Jazz blieb hier am geringsten bzw. am längsten verzögert. Das heißt, in Deutschland und in Deutschösterreich fühlten sich die Individuen auch in der Freizeit vor allem als Staatssubjekt und Teil eines Volkskörpers. Die Märsche hörend, spielend und mitmarschierend übten sie sich ein in die Rolle eines staatstragenden Volks, banden im Gleichschritt mit den anderen die permanente Angst, die sie im Angesicht ihrer Wertförmigkeit am Arbeitsmarkt zum Beispiel überfiel. Die Angst, minderwertig, überflüssig zu sein. Der Marsch mit dem Gleichschritt auf den ersten Taktschlag garantierte ihnen gewissermaßen ihren Wert, suggerierte Gleichwertigkeit und Stärke als Staatsbürger und Volksgenossen. Über die Bedeutung der Marschmusik in Preußen bzw. in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts heißt es in der wichtigsten deutschsprachigen Musikenzyklopädie geradezu enthusiastisch: Sehr beliebt bei der Bevölkerung waren das tägliche Aufziehen der Wache und der Straßenmarsch mit klingendem Spiel, und auch bei Platz-, Garten- und Saalkonzerten bewies der Marsch eine magische Anziehungskraft. Nach den Erweiterungen des preußischen bzw. deutschen Heeres in den 1860er und 90er Jahren erlebte die Militärmusik hinsichtlich ihrer Verbreitung eine zweite Blütezeit. In Berlin fanden an Sommerabenden 20 bis 30 Militärkonzerte statt. Die Marschproduktion erlebte eine Hochkonjunktur. Jahr für Jahr erschienen neue Schlager, jedoch auch manche Perlen, die sich bis in die Gegenwart erhalten haben. Ständig vergrößerte sich die Zahl der Marschliebhaber. Gelegentlich wurden Preiskonkurrenzen für Marschkompositionen ausgeschrieben, so 1857 und 1912. Später 1934, also immer überpünktlich vor den Kriegen. Und gute Kompositionen wurden nachträglich zum Armeemarsch ernannt. Die überkommenen Formen der Tanzmusik, Ländler, Walzer, Polka etc., die sich im Umfeld dieser allgemeinen Marschkultur weiterhin der größten Beliebtheit erfreuten und vom Jazz kaum gefährdet werden konnten, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie keinen solchen expliziten Gegensatz zur staatlich formierenden Marschmusik kennen, wie ihn der Jazz in Gestalt des Offbeat artikuliert. Vielmehr betonen auch sie den Beat, die regelmäßige Schlagzeit, wenn auch, wie vor allem der Walzer und die anderen Tänze mit ungeraden Takten, auf etwas charmantere Weise. In seiner sechsten Sinfonie hat übrigens Gustav Mahler, ein Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, die Nähe zwischen Marsch und dieser Art von Tanz auf schockierende Weise kenntlich gemacht, wenn er den Dreiachteltakt des Scherzos unter anderem durch Sforzati wie einen Marsch erklingen lässt. Man glaubt hier eine Fortsetzung des Marsches aus dem ersten Satz zu hören, nur dass jetzt, wie in einer surrealen Montage, ein Wesen mit drei Beinen marschiert. Die Apotheose des Marsches war der Nationalsozialismus. Wenn der Staat hier als Großkonsument einspringt und die in der Krise erschlaffte Kaufkraft der Massen ersetzt, um das Kapital zu retten, muss er auch die Freizeit der wahren Subjekte in Regie nehmen, und das bedeutet Marschmusik total. Hitlerjugend, SA, SS und Wehrmacht hatten ihre Märsche, Marschlieder und Marschmusikkapellen. Neben ihnen beteiligten sich auch DAF, Reichsarbeitsdienst und die vielen anderen Organisationen, mit denen die Nationalsozialisten die Freizeit verstaatlichten, am totalen Platzkonzert des Dritten Reichs, nicht zu vergessen die fortexistierenden privaten Volksmusikkapellen. Man zählte 1939 weit über 10.000 solcher privaten Vereine, davon 10% Werkskapellen. Kraft durch Freude hieß also Kraft durch Beat. Der Marsch führte die Massen von der Freizeit direkt in den Vernichtungskrieg. Es sollte einmal deutlich gemacht werden, schreibt treffend ein alter Volksblaspionier, dass die deutschen Volksmusikkapellen nicht erst seit heute und nicht nur musikalisch ihre Schuldigkeit tun und dass die Güte des nationalsozialistischen Einsatzes unabhängig ist von der äußeren Art der Bindung, in der er erfolgt. Alle diese Volksmusikkapellen waren und sind gute nationalsozialistische Gemeinschaften. Sie sind Kultursoldaten des Führers. Ob wirklicher Soldat oder nur Kultursoldat, wichtig war die Verinnerlichung des Staats, und dazu wurde die Musik beauftragt. Überall, wo eine innere Geschlossenheit herrscht, ist die Musik fest in das Staatswesen eingegliedert und wird als Ausdruck der volksgebundenen Seele, als geistiger Träger des Staates und der Volksgemeinschaft gewertet. Deshalb wird sie gefördert, gepflegt und als Volksgut vor fremden Einflüssen geschützt. Der Offbeat des Jazz, Inbegriff der privaten Konsumptionsform, wurde folgerichtig verdammt und immer wieder verboten. Wie das Dritte Reich aber den Warenkonsum nicht abschaffte, sondern nur den Großteil der Kaufkraft verstaatlichte, so existierte auch der Jazz in bescheidenem Umfang und mit verschiedenen Deckblättern fort. Was unter Goebbels als gute deutsche Tanzmusik verkauft wurde, griff vielfach notengetreu auf einzelne Nummern des amerikanischen Swing zurück. Diese Big Band Musik aus den USA der 30er Jahre, die man als Swing-Ära bezeichnet, neigte sich allerdings ihrerseits in bisher unbekanntem Maß dem Staat zu. Es war die Musik der Roosevelt-Zeit. Der Swing begleitete das Deficit Spending, das hier wie in Deutschland der Staat betrieb, um die Verwertungskrise zu beenden. Glenn Millers In the Mood könnte fast als Parademusik des New Deal gelten. An die Stelle von kleinen Ensembles in mehr oder weniger verrufenen Etablissements waren Big Band Orchester in großen öffentlichen Räumen getreten, die den Jazz mittels Schallplatte, Radio und Film zu einer im ganzen Land erklingenden nationalen Tanzmusik machten. Die Rhythmik wurde sanfter, schmiegsamer, der Klang und die Phrasierung elegant und ausgewogen. Improvisationen wurden eher vermieden, stattdessen wurde der Riff als Stilmittel gepflegt. Eine kurze, meist zwei- oder viertaktige Phrase, die in der Art eines Ostinato ständig wiederholt wurde und sogar Themencharakter erhalten konnte. Als Adorno in den 30er Jahren den Jazz untersuchte, hat er diese Abschwächung der ursprünglichen Impulse des Jazz in der Swing-Ära wohl registriert. Und sie kam seiner Auffassung entgegen, wonach die Gesellschaft auch in den USA zum Totalitären tendiere. Nur so ist zu erklären, was er 1933 über eines der ersten Verbote des Jazz schrieb. Die Verordnung, die es dem Rundfunk verwehrt, sogenannten Negerjazz zu übertragen, hat vielleicht einen neuen Rechtszustand geschaffen, künstlerisch aber nur durchs drastische Verdikt bestätigt, was sachlich längst entschieden ist. Das Ende der Jazzmusik selber. Denn gleichgültig, was man unter weißem und unter Negerjazz verstehen will, hier gibt es nichts zu retten. Der Jazz selber befindet sich längst in Auflösung, auf der Flucht in Militärmärsche und allerlei Folklore. Längst schon lag unter den bunten Schnörkeln des Jazz der Militärmarsch bereit. Weil sich Adorno selber zu dieser Zeit in Verkennung der Situation in das NS-Reich flüchten wollte und wirklich glaubte, dort ein Auskommen zu finden, konnte er nicht erkennen, dass der Jazz mitnichten in den Marsch flüchtete, vielmehr immer schon auf der Flucht vor ihm war. Ja, dass diese Fluchtbewegung das zentrale Motiv des Jazz ausmacht, das sogar noch im echten Swing lebendig ist. Jeder Vergleich einer Nummer von Benny Goodman, Duke Ellington, selbst Glenn Miller mit einer irgendeines deutschen Tanzorchesters aus der NS-Zeit liefert hier genügend Anschauungsmaterial. Das Übergewicht des Marsches verdirbt auch noch den deutschen Swing, während der Kontakt der amerikanischen Big Band Musiker mit einer am Rande fortexistierenden alten Jazz-Tradition und mit einer gegen den Swing rebellierenden neuen, erst jenes für den jazzigen Offbeat unabdingbare Feingefühl entstehen und den Swing erst richtig schwingen ließ. Adorno konnte solche Feinheiten, falls er sie überhaupt gespürt hat, kategoriell nicht fassen. Er spricht immer nur von Synkope und nicht von Offbeat. Solche interpretatorischen Feinheiten betreffen im Falle des Jazz aber das Wesentliche. Die Kompatibilität des US-amerikanischen Swing für die deutsche Volksgemeinschaft mag die gemeinsame fordistische Grundlage der beiden Gesellschaftsformen zeigen. Die Differenz zwischen dem geglückten amerikanischen Original und der vom deutschen Marsch verdorbenen Imitation verweist jedoch letztlich auf den geänderten Stellenwert des Rassismus im Aufbau des Nationalstaats. Die Homogenität des Swing war auch kein bloßer Schein. Benny Goodman begann als erster weißer Bandleader, schwarze Musiker in sein Orchester aufzunehmen. Die Schwarzen konnten insbesondere während des Kriegs aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Arbeitskräften ihre soziale Lage verbessern. Die Zahl der gelernten schwarzen Arbeiter verdoppelte sich zwischen 1940 und 1944. Die Zahl der in der Industrie tätigen schwarzen Frauen vervierfachte sich. Der Prozentsatz der schwarzen Highschool-Absolventen verdoppelte sich zwischen 1933 und 1943. Die Zahl der schwarzen Offiziere stieg gegenüber dem Ersten Weltkrieg um das Siebenfache. Exkurs. Durchführung. Romantischen wie frühsozialistischen Denkern galt das Komponieren als eine Form, wenn nicht als Inbegriff von nicht entfremdeter Arbeit. Noch 1857-58 fällt Marx nur das Komponieren ein, um den Arbeitsbegriff zu retten, um wirklich freie Arbeiten beim Namen zu nennen. Als Travail attraktiv, Selbstverwirklichung des Individuums. Der romantische Entfremdungsbegriff verdeckte jedoch seinerseits, was in der musikalischen Klassik vor sich ging. Nicht um eine von Entfremdung erlöste Arbeit handelte es sich, sondern um die Kritik der Arbeit als Arbeit. So kommt der musiktheoretische Terminus von der thematischen Arbeit für die durchführungsartigen Teile der Sonaten und Symphonien eben nicht von ungefähr. Komponieren ist eine höhere Form von Arbeit, doch Höhe meint hier nichts anderes als eine Distanz, die Selbstreflexion ermöglicht. Als eine Kunst, die mehr als jede andere davon lebt, die Zeit zu organisieren, steht die Musik in einem besonderen Verhältnis zur abstrakten Arbeit. Allerdings schießt auch die gewöhnliche Arbeit stets über ihr Ziel hinaus. Nur will sie es im Unterschied zur Kunst nicht wahrhaben, weil dieser konkrete Überschuss, anders als der abstrakte, eben nicht die Form des Wertes annehmen kann, sondern eher die einer sozialen oder ökologischen Krise. In der ästhetischen Produktion indessen wird dieser Überschuss, das Eintreten des Nichtgewollten, nicht als Krise, sondern als Genuss erfahren. Wer bei den Musikstücken der Wiener Klassik genauer hinhört, wird mit Charles Rosen erkennen, wie viel Durchführung in der Reprise stattfindet, wie sehr die vermeintliche Rückkehr zur Exposition diese selbst umdeutet und dass die Musik auf rhythmischer Ebene durchführt, indem sie die symmetrische Organisation aufhebt. Im Don Giovanni, dessen Hauptfigur als erster großer Versuch betrachtet werden könnte, das Realabstrakte der Moderne zur Darstellung zu bringen, durchbricht Mozart noch die klassischen Rahmenbedingungen einer solchen immanenten Kritik und macht für einen schockhaften Moment die abstrakte Zeit selbst fast hörbar. Wenn er in der berühmten Drei-Orchester-Szene des ersten Finales drei verschiedene Tänze übereinander schiebt, hebt er den metrischen Puls, der seit Anbeginn der Musik die abstrakte Zeit belebt hat, tendenziell auf. Als zusammenhaltendes Element bleibt nur die vom Takt gelöste, leere Schlagzeit und die nicht mehr an ein metrisches System gebundene Harmonie übrig. Der Zusammenhang ist mechanistisch geworden, wird nicht mehr konstituiert durch eine lebendig pulsierende, wenngleich allgemeine Zeitordnung. Beobachtet Stefan Kunze. Schock dieser kleinen Szene, den heute kaum noch jemand erlebt, liegt die ganze Erfahrung der Moderne. Die scheinhafte Herrschaft des Subjekts über die abstrakte Zeit bricht in sich zusammen. Das musikalische Ich muss erkennen, dass es nicht Herr ist im eigenen Haus. Romantik und Unterhaltungsmusik, Wagnersches Gesamtkunstwerk und Straußscher Walzer sind nur zwei verschiedene Seiten dieses Zusammenbruchs. Der unmittelbare Zugriff der wahren Form auf die Musik, auf die musikalische Denkform, der etwa in den Walzerfabriken von Strauß und Sohn möglich wurde, schuf nicht nur die für eine Massenproduktion nötigen Standardisierungen in Metrum und Harmonik. Mit Dreivierteltakt, Marschrhythmus und Kadenzmechanik wurde das Prinzip der Wiederholung zu einer Art berauschendem Gegengift, das die aufgezwungene abstrakte Arbeit und Zeit erträglich erscheinen ließ und zu massenhaftem Konsum anregte. Offbeat und Synkope des Jazz erweiterten schließlich den Spielraum, in dem die abstrakte Repetition nachvollzogen werden konnte, und steigerten damit die Wirkung des Gegengifts beträchtlich. Dies wirft jedoch Licht auf die Gesamtentwicklung der Musik am Ende des Sonatenzeitalters. Tatsächlich finden sich bei Schubert bereits kompositorisch ähnliche Probleme wie bei Johann Strauss. Allerdings kann Schubert noch die Trauer über den Verlust klassischer Souveränität, über die Niederlage des Subjekts gegenüber der abstrakt gewordenen Zeit in spezifischer Weise zum Ausdruck bringen und diese musikalische Ich-Schwäche zum Grundcharakter seines unprofitablen Schaffens machen, während sie bei Strauß nur als zeitweilige dunkle Tönung erscheint, die das Vergnügen nicht hemmt. Es gehört zum gespenstischen Charakter der spätbürgerlichen Kultur, dass gerade in jener Phase, in der das kompositorische Subjekt seine klassische Souveränität über die Zeitverhältnisse verliert, der Kapellmeister als Taktschläger in den Vordergrund des Konzert- und Opernbetriebs tritt, um weiterhin und unter Einsatz des ganzen Körpers den Schein absoluter Herrschaft über die abstrakte Zeit zu suggerieren. In seinem Versuch über Wagner hat Adorno die Musik Richard Wagners genau in diesem Sinn als erste Kapellmeistermusik großen Stils beschrieben. Sie sei in der Gestik des Schlagens konzipiert und von der Schlagvorstellung beherrscht. Das Wagnersche Musikdrama insgesamt wird als eine Art Überblendung der Arbeit durch den Tauschwert begriffen. Es findet darin sich zusammen mit jenem Typus von Konsumgütern des 19. Jahrhunderts, der keinen höheren Ehrgeiz kennt, als jegliche Spur der Arbeit zuzudecken. Lässt überhaupt keine Autonomie der Kunst ohne Verdeckung der Arbeit sich denken, so wird diese im Hochkapitalismus unter der totalen Herrschaft des Tauschwerts und der gerade Kraft solcher Herrschaft anwachsenden Widersprüche problematisch und zum Programm. Die Magisierung des Kunstwerks läuft darauf hinaus, dass Menschen die eigene Arbeit als heilig verehren, weil sie sie als solche nicht erkennen können. Erst die Wagnersche Spätkunst macht die Probe aufs Exempel der klassischen Ästhetik und überführt damit, freilich ungewollt, diese der eigenen Unwahrheit. In seinen posthum erschienenen Beethoven-Studien geht Adorno dieser in Wagner virulent gewordenen Unwahrheit der klassischen Ästhetik nach und er legt hier, im Unterschied zum Versuch über Wagner, das Augenmerk gerade auf den abstrakten Charakter der Arbeit. Bei Wagner nehme die Musik den Charakter des kreisend Vergeblichen, schlecht Zwanghaften an. Wagner hat damit etwas über das Wesen der Durchführung selber ausgemacht. Das heißt, ihr wohnt objektiv musikalisch die gleiche Vergeblichkeit schon inne, die er dann explizit gemacht hat. Das hängt aber mit dem gesellschaftlichen Wesen der Arbeit zusammen, die gleichzeitig produktiv ist, die Gesellschaft am Leben erhält und in ihrer Blindheit doch vergeblich bleibt, auf der Stelle sich bewegt. Wenn in der Veränderung des Durchführungsprinzips von Beethoven zu Wagner eine gesamtbürgerliche Entwicklungstendenz sich niederschlägt, so zeigt aber die spätere Phase zugleich etwas über die frühere an, nämlich die immanente Unmöglichkeit der Durchführung, die nur momentan, paradox, gelingen kann. Adorno hat es sich zum Leidwesen Schönbergs auch nicht nehmen lassen, diese Analogie für die Zwölftontechnik fortzuführen. Und es ist auch dies keine oberflächliche Analogie, denn sie betrifft die wachsende organische Zusammensetzung des Individuums. Das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt, wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Diese Erkenntnis hat Adorno in seiner Philosophie der neuen Musik für die zweite Wiener Schule ausbuchstabiert. Es wächst demnach auch die organische Zusammensetzung der Komposition. Das, wodurch sie in sich selber als Kompositionsmittel und nicht als Zweck bestimmt ist, die Logik eines Tonsystems, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Die Zwölftontechnik markiert dabei die höchste bis dahin erreichte organische Zusammensetzung der Musik. Die Verwandlung der ausdruckstragenden Elemente von Musik in Material, welche Schönberg zufolge durch die ganze Geschichte von Musik hindurch unablässig statt hat, ist heute so radikal geworden, dass sie die Möglichkeit von Ausdruck selber in Frage stellt. Es ist das unterdrückende Moment der Naturbeherrschung, das umschlagend gegen die subjektive Autonomie selber sich wendet, in deren Namen die Naturbeherrschung vollzogen ward. Stimmigkeit als ein mathematisches Aufgehen setzt sich an die Stelle dessen, was der traditionellen Kunst Idee hieß. Die neue Ordnung der Zwölftontechnik löscht virtuell das Subjekt aus. Paradoxerweise gelangte die zweite Wiener Schule zu dieser Automation des Komponierens auf der ständigen Flucht vor der Wiederholung, vor jenem musikalischen Prinzip, das die Musik mit der Arbeit eigentlich teilt und das bereits für die Wiener Klassik der Stachel war. Je offener und konsequenter die Musik die allgemeine Entwicklung in sich austrug, desto mehr konnte sie, Adorno zufolge, als Einspruch gegen sie verstanden werden. Als Indiz für die Widerstandshaltung der neuen Musik gilt gerade ihr elitärer Charakter, das Ausbleiben des Publikums. Damit die Musik die allgemeine Entwicklung nicht einfach widerspiegelt und verdoppelt, muss Adorno die Kunstautonomie ins Extrem treiben und mit geradezu religiöser Bedeutung aufladen. Die neue Musik allein entwirft das Bild der totalen Repression und nicht deren Ideologie. Als unversöhntes Bild der Realität wird sie dieser inkommensurabel. Alle Dunkelheit und Schuld der Welt hat sie auf sich genommen. Tatsächlich leeren sich die Konzertsäle, wenn die Vertreter der zweiten Wiener Schule ihre Arbeiten vorführen, die den Tanz- und Unterhaltungscharakter, den die Klassik stets noch mit dem der Arbeit auf angenehme Weise zu verbinden wusste, völlig abgestreift haben. Das Publikum flüchtete im Übrigen in die Freizeit, zu Jazz und Pop, wo wiederum zugunsten des Tanz- und Unterhaltungscharakters auf thematische Arbeit so gut wie vollständig verzichtet wurde. Im Vergleich zur zweiten Wiener Schule mag die Selbstkritik der Arbeit in der postseriellen Avantgarde-Musik durchweg als Trivialisierung erscheinen, doch wird sie gerade auf diese Weise konsequent zu Ende geführt. Am Ende steht die vollkommene Aushöhlung der Kunstautonomie, wie sie in einem Musikstück von John Cage, einem Schüler Schönbergs, unnachahmlich zum Ausdruck kommt. Es trägt seine Zeitdauer als Titel. 4 Minuten 33 Sekunden und besitzt auch sonst alles, was zu einem Werk gehört. Einen veröffentlichten Notentext, Besetzungs- und Vortragsangaben und die Aufgliederung in 3 Sätze. Nur dass in diesen Sätzen der Interpret nichts tut. Das Werk besteht aus 3 Generalpausen. Es ist wie ein Witz, den sich die Musik über ihre eigene Geschichte erzählt. Allerdings ist es kein neuer Witz. Erwin Schulhoff erzählte ihn unter dem Einfluss des Dadaismus schon Jahre zuvor. Neben dieser wirklichen Vollendung der Musikgeschichte zeigt sich auch bei anderen Komponisten und Werken der Avantgarde, dass sich der Klang insofern von Tonsystemen emanzipiert hat, als er das Geräusch, das bei Cage wie unabsichtlich erklingt, Straßenlärm, Geräusche aus dem Publikum, in den Konzertsaal oder ins Studio einspielt, sodass jeder Zuhörer, und sei er noch so banausisch, ja gerade dann begreifen kann. Was auch dem Museumsbesucher bei einem Artefakt von Joseph Beuys schlagartig klar werden muss. Hier wird ein Ding präsentiert, das ganz ohne Arbeit entstanden ist, also keinen Wert hat und doch den höchsten Preis erzielt. Bewusstsein durchschaut das Beschränkte des schrankenlos sich selbst genügenden Fortgangs als Illusion des absoluten Subjekts, schrieb Adorno in der fragmentgebliebenen ästhetischen Theorie. Wenn die abstrakte Arbeit ausgeht, bleibt die abstrakte Zeit als absurde Contradictio in adjecto zurück. Gesellschaftliche Arbeit spottet ästhetisch des bürgerlichen Pathos, nachdem die Überflüssigkeit der Arbeit real in Reichweite kam. Einhalt gebietet der Dynamik der Kunstwerke sowohl die Hoffnung auf die Abschaffung von Arbeit wie die Drohung des Kältetods. Beides meldet objektiv in ihr sich an. Von sich aus kann sie nicht wählen. Reprise. Als die amerikanische Autoproduktion in den 50er Jahren mit neuen, stromlinienförmigen Modellen einen beachtlichen Wachstumsschub initiierte, eroberte auch die Schallplattenproduktion mit der Erfindung der Kunststoff- und der Stereoschallplatte 1948 bzw. 58, vor allem aber mit der neuen Musikform des Rock'n'Roll, Märkte von ungeahnter und für den Jazz unerreichbarer Größe. Denn der Rock'n'Roll gewann eine neue Käufergeneration und es gelang mit ihm, das Bedürfnis nach Musik ganz mit dem nach der Schallplatte zu verschweißen. Die Jukebox, die Sänger und Kapellen in den Tanzlokalen ablöste, bildete gleichsam diese Schweißnaht. Getragen von der expandierenden Schallplattenindustrie entwickelte sich die neue, aus Elementen des Jazz abgeleitete Musikform mit unglaublichem Tempo zu einem weltweiten Idiom der Jugend. Schneller hatte bis dahin noch keine Musik die Welt erobert. Mit dem Jazz teilt der Rock den Offbeat und den Synkopenreichtum. Mehr noch als der Swing drängt er die freie Improvisation zurück und verlässt sich auf festgelegte Arrangements mit riffartiger Melodiebildung. Besonders deutlich bei den ersten Heroen des Rock'n'Roll: Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard etc. Eigentlich war der Anstoß mit Rhythm and Blues wiederum vom städtischen Milieu der schwarzen amerikanischen Bevölkerung ausgegangen. Unter dem Markenzeichen Rock'n'Roll wurden diese Spuren dann beseitigt. Wo der Jazz im Spannungsfeld zwischen Beat und Offbeat mitunter Chromatik, modale Skalen und rhythmische Vielfalt entwickeln konnte, regrediert die Rockmusik auf das Maß des herkömmlichen Strophenlieds mit der harmonischen Basis einfacher Grundakkorde und manchen Anklängen an Pentatonik. Während der Jazz mit seinen Improvisationen und Chorussen vorwiegend variativ verfuhr, zieht sich die Rockmusik weitgehend auf Repetition, auf Strophenform zurück. Nach dem Ende des Nationalsozialismus konnte die poppige Synkope auch in Österreich und Deutschland wirklich boomen. Für die von der Marschmusik offenbar bis ans Lebensende geprägten Angehörigen der älteren Generation blieb mit gutem Grund alles, was nach Offbeat roch, sei es nun Mick Jagger oder Pink Floyd, Jazzmusik, worin man selbstverständlich den Untergang jenes Abendlandes erblickte, das man einst mit Marschmusik zu verteidigen dachte. Die Subjektivität jener Übergangsgeneration, die sich gleichsam am Scheitelpunkt von Marsch- und Rockmusik befand, hat Johannes Hodeck rückblickend treffend charakterisiert. Unsterblich haben sich diese Nazi-Marschlieder in die Herzen der Nachkriegsgeneration gegraben. Obwohl ich die Schlager- und Rock'n'Roll-Kultur der 50er Jahre in Tanzkapellen singend und spielend miterlebt habe, nie vergesse ich ein Lied wie dieses. Wer nur den lieben Tag ohne Plag, ohne Arbeit vertändelt, wer das mag, der gehört nicht zu uns. Wir stehen des Morgens zeitig auf, hurtig mit der Sonne lauf, sind wir, wenn der Abend naht, nach getaner Tat, eine muntere, fürwahr eine fröhliche Schar. Den jungen Arbeitern des Wirtschaftswunders und den neuen Soldaten von Freedom and Democracy vermittelten indes Bill Haley und Elvis Presley, später die Beatles und die Rolling Stones, nach getaner Tat einen nicht weniger munteren Freizeitkörper, der besonders in deutschsprachigen Landen von einer geradezu atemberaubenden Neuheit war und in den man etwa schlüpfen konnte, um den Konflikt mit dem marschsüchtigen Vater auszutragen. Es war die Revolte als Freizeit oder die Freizeit als Revolte. Wie die Freizeit nur die andere Seite der Arbeit ist, so ist auch das Freiheitsgefühl, das die Synkope vermittelt, an das permanente Bewusstsein der regelmäßigen Schlagzeit geknüpft. Wer sich am Abend und am Wochenende in der Band oder auf der Tanzfläche austobt, hat ständig im Hinterkopf, dass er am nächsten Tag wieder am Fließband steht oder in der Kaserne exerziert. Und dieses Wissen ist in der Musik selbst anwesend in Gestalt des niemals fallen gelassenen Beat. Wo Worin die Rockmusik sich zuallererst vom Jazz unterscheidet, ist nun gerade die stärkere Akzentuierung des Beat. Man sprach darum Mitte der 60er Jahre ganz richtig von Beatmusik. Und die berühmteste Rockgruppe dieser Jahre hieß nicht umsonst Beatles. Der Beat ist im Rock vordergründig vorhanden und spürbar, ja aufdringlich hämmernd. Der Hardrock der 70er Jahre und später der Punk spezialisierten sich geradezu darauf. Die Betonung des Beats macht das spezifisch Rockige aus, während der Reiz des Jazz darin bestand, den Beat zu überspielen oder eher diskret anzudeuten. Durch die Betonung des Beat kam jedoch eine neue Spannung in die Musik, eine rhythmische Steigerung, da doch nun der Offbeat ebenfalls verstärkt werden musste. Die Musik wurde aggressiver, wozu nicht zuletzt auch die elektronischen Möglichkeiten der Verstärkung beitragen konnten. Sie verlor den Grundcharakter der Entspannung, der federnden Elastizität, des Relaxing. Es scheint, als hätte die Rockmusik sich in unbewusster Weise den Marschrhythmus einverleibt, im Unterschied zum Jazz die direkte Konfrontation mit ihm gesucht. Selten allerdings erreicht diese Konfrontation eine gewisse Bewusstheit, wie bei Bob Dylan oder Jimi Hendrix. Dylans Hurricane von 1975, die Rockballade über den schwarzen Boxer Reuben Carter, The man the authorities came to blame for something that he never done, akzentuiert den Beat mit derselben Aggressivität, mit dem sie den Staat zur Sprache bringt. Die Illusionen über die rassistischen Grundlagen des Staats, die Hoffnung gleichsam auf Urlaub vom Staat, die im Text in der Forderung nach Rehabilitation zum Ausdruck kommen, werden vom Beat und von der Strophenstruktur mit ihrer permanenten Wiederholung Lügen gestraft. Doch diese Lüge selbst wird nicht bewusst, es sei denn in der Ironie, die Bob Dylan in seine Stimme legt, oder in dem Hass, mit dem er All the criminals in their coats and their ties besingt, verdoppelt noch durch die manchmal geradezu kontrapunktisch geführte Violine von Scarlett Rivera. In anderen Songs hat Dylan gerade umgekehrt das Relaxing des Jazz, das im Rock weitgehend verloren ging, in seiner Stimme aufbewahrt. Bei Tangled Up in Blue, wo dies der Fall ist, wird jedoch der Beat mit den in der Strophe wiederkehrenden Worten des Titels, die ungefähr mit in Trübsal verwickelt übersetzt werden können, förmlich synchronisiert. Und mit diesem Beat am Ende jeder Strophe wird die Freiheit, die das Subjekt sich in den einzelnen Strophen als Vagabund in den Nischen der fordistischen Arbeitsgesellschaft erringt, jedes Mal aufs Neue niedergeschlagen. Auch dies unterscheidet die Popmusik vom Jazz. Sie legt Wert auf diskursiven Inhalt und mehr noch auf dessen Ausdruck durch die menschliche Stimme, während der Jazz überwiegend instrumental bestimmt blieb und seine Freizeitbotschaft gleichsam verschlüsselt oder heimlich transportierte. Tatsächlich eröffnet die Verstärkertechnik hier Möglichkeiten, die dem klassischen Gesang eigentlich immer verschlossen geblieben waren. Was Bob Dylan mit seiner vielgestaltigen Stimme erreichte, gelang Jimi Hendrix mit virtuosen Improvisationen auf der E-Gitarre. Das repetitive Schema der Rockmusik aufzusprengen und ihr damit zu ganz neuen Ausdrucksqualitäten zu verhelfen. Verglichen mit Dylan, der durch seine Anlehnung an den Country und Talking Blues im Musikalischen beinahe Anachronismen produzierte, war Jimi Hendrix, wie Lothar Trampert festhält, in Bezug auf seine musikalischen Mittel und deren künstlerische Ergebnisse ungleich konsequenter. Er spielte eine freiere, härtere und elektrisierendere Variante des Blues als alle Musiker vor ihm. Auch Hendrix suchte die bewusste Konfrontation mit dem Staat, als er sich, etwa in Woodstock, die amerikanische Bundeshymne vornahm, um schließlich ebenfalls mit Tangled Up in Blue zu enden. Er zerfetzt, so Achim Sonderhoff, die Nationalhymne in elektronische Splitter, macht aus ihr einen apokalyptischen Abgesang auf den American Way of Life, um dann in eine unglaublich traurige Melodie zu gleiten, einen Abgesang auf die 60er Jahre, die zwar Ansätze gebracht haben, die aber niedergeknüppelt wurden. Im Studio spielte Hendrix eine wesentlich ironischer getönte Fassung ein. Allein mit klanglichen Mitteln entlarvt Hendrix hier, indem er sowohl Erinnerungen an schottische Dudelsackmusik als auch mit Hilfe seiner Anschlagtechnik an ein Mandolinenorchester weckt, das aufdringliche Pathos der Melodie und reduziert diese auf eine zuckersüße Nationalhymne für Disneyland. Coda. In der Popmusik wuchs die organische Zusammensetzung des Individuums bedeutend rascher. Der Pop wiederholt gleichsam im Zeitraffer die Entwicklung der bürgerlichen Kultur. Er öffnete die Technik zunächst neue Möglichkeiten der Individualisierung, so werden sie im Rap wieder kassiert. Das freie Singen, das sich in der Spannung zwischen Beat und Offbeat entfalten konnte, wird auf ein monotones, schnelles und abgehacktes Beatsprechen reduziert, das so etwas wie einen Offbeat fast nur noch in winzigen rhythmischen Betonungen erkennen lässt. Das parodistische Moment, das der Rock mitunter vom Jazz übernommen hatte, wird auf bloßes Recycling heruntergeschraubt. Dem Sampling fehlt die Ironie. Der monotone Sprechgesang, Rap heißt Schwätzen, resultiert in gewisser Weise aus dem Prinzip der Beschleunigung und Vervielfachung. Es gilt, möglichst viel Textmasse in den Song einzuspeichern. In Jamaika, wo eine der Wurzeln des Rap liegt, kam der neue Stil der DJs von fliegenden Händlern, die neue Reggae-Platten anpriesen und ihre Sprechweise der Musik der verkauften Platten anpassten. Andererseits wurde immer wieder die Nähe des Rap zum Fernsehen und insbesondere zum Werbefernsehen hervorgehoben. So sind die zahlreichen Markennamen bezeichnend, die sich in Rap-Texten ebenso wie auf den Kleidern der Rapper finden. Allein die Aufblähung der Musik mit Textmaterial schwächt die Beat-Off-Beat-Spannung beträchtlich und macht das Aussingen einer Melodie unmöglich. Diese erscheint zusammen mit der althergebrachten synkopierten Musik eher im Hintergrund oder zwischen den gerappten Passagen. Dabei zeigt sich häufig eine neue musikalische Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, die sich übrigens auch in der Kleidermode niedergeschlagen hat. Die Männer rappen im Vordergrund, die Frauen singen im Hintergrund. Der Rock der 60er und 70er Jahre hatte die Geschlechter in Ausdruck und Kleidung eher einander angenähert. Mick Jagger suchte Mann und Frau in einer Person zu vereinigen. Freilich ist es kein Zufall, dass die meisten Stars dennoch Männer waren. Wieder ging der Impuls von der schwarzen Bevölkerung Amerikas aus. Mit den afrikanischen Ursprüngen, die vom Rap im Sinne von Nation of Islam mitunter beschworen werden, hat die Eigenart dieser neuen Musikform jedoch noch weniger zu tun als der Jazz oder der Rhythm and Blues. Wenn die hier entwickelte Theorie des Offbeat stimmt, dann deutet sich in dieser Abschwächung der Offbeat-Spannung vielmehr ein insgesamt verändertes Verhältnis von Arbeit und Freizeit, Staat und Individuum an. Dann läutet der Rap das Ende des Fordismus ein. Die Zeit ist nicht mehr zerrissen in Freizeit und Arbeit, sie ist flexibilisiert. Während in der Disziplinargesellschaft des Fordismus Arbeit und Erholung strikt getrennt waren, sieht Arbeit, so Tom Holert und Mark Terkesidis, heute aus wie Freizeit und Freizeit wie Arbeit. Im Unternehmen schuften die Mitarbeiter, als ginge es um ihr persönliches Vergnügen, und in der Freizeit vergnügen sie sich, als ginge es ums Schuften. Die Tanzbewegung gewinnt im Hip-Hop eine neue selbstständige Bedeutung, zusammen mit der für diese Musik zentralen Videotechnik. Auch hier scheint, wie Annette Weber andeutet, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu schwinden. Der Körper wird zur Sportmaschine und erzeugt das Produkt Tanz. Die permanente Körperkontrolle wird jedoch nicht mehr als Disziplinierung erfahren. Die Arbeit am Körper, die erhöhte gesellschaftliche Anpassungsleistung und freiwillige Leistungssteigerung ist nicht als Tribut an eine veränderte, dynamischere, flexiblere Kontrollgesellschaft erkennbar. Das Lustprinzip wird nicht mehr von einem Realitätsprinzip begrenzt. Das Lustprinzip bringt die Kontrolle selbst hervor. Damit vermag sich auch der Staat auf neue Weise im Individuum festzusetzen. Nicht als autoritäre Disziplin, die vom Marschrhythmus geschult wird, sondern als individuelle Motiviertheit und pfeilschnelles Agieren, wie der nationale Wettbewerbsstaat es erfordert. Eine flexibilisierte Volksgemeinschaft. Die Ästhetik der Hip-Hop-Videoclips erinnert eben nicht allein an Aerobic-Kurse, sie suggeriert auch Fitnesstraining für den Banden- und Bürgerkrieg. Der Jargon des Rap bietet dazu Einführungskurse. Burn heißt einen Rivalen bei Tanz und Musik ausstechen. Gangsterism, die möglichst glaubwürdige Darstellung von Gangster-Attitüden. Auffällig sind die vielen Bezeichnungen für eine Gruppe. Posse zum Beispiel leitet sich ab von einer Gruppe im amerikanischen Wilden Westen, die sich zur Selbstjustiz formiert. Nicht wenige rassistische Textstellen deuten an, dass dieser Krieg im Stil der jüngsten Auseinandersetzungen in Jugoslawien ausgetragen werden könnte. Doch dieser Essay soll nicht kulturpessimistisch schließen. Dann schon lieber mit der Banalität, dass niemand weiß, wie die Zukunft wirklich aussehen wird. Das Ende der Popmusik jedenfalls, das der Rap ausplaudert, lässt sich wie jenes der ernsten Musik, über das schon John Cage schmunzelte, nicht rückgängig machen, solange es sich auch hinziehen mag. Eine wirklich neue Musik kann es nur noch jenseits des Fetischsystems von U- und E-Musik, Beat und Offbeat geben. Und solange diese Schwelle nicht überschritten ist, bleibt jenes Spannungsverhältnis in Kraft, in dem sich Adorno stets bewegte. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, heißt es 1944 in den Minima Moralia, die sich aber bereits ein Jahr später mit dem ganzen Wissen über den Nationalsozialismus das Motto gegeben haben: Where everything is bad, it must be good to know the worst. Wickedness increase, wickedness increase. Das waren mal wieder 2 Stunden Sachzwang FM. Heute mit 2 Essays von Gerhard Scheidt. Thema der Sendung war der Rhythmus des Kapitalismus. Es ging um Musik. Um die innere Struktur der Musik im Verhältnis zur Gesellschaft, in der sie entstanden ist und vor allem über die sie etwas aussagt. Scheidt hat sich dabei sehr ausgiebig und auch positiv auf Adorno bezogen. Diese 2 Essays waren jetzt eigentlich einer in der Sendung. Ich habe sie zusammen kompiliert als Dr. Indoktrinator. Der erste Essay hieß Versuch über Musik und abstrakte Zeit, Postone's Reinterpretation of Marx und Adorno's Interpretation der Musik. Dieser Text ist genau wie der zweite auch 1998 erschienen. Der zweite Aufsatz war betitelt Rollover Adorno, kleine Musikgeschichte des Fordismus. Notiert nach Art der Sonate. Ich hoffe, ihr habt diesen trickreichen Aufbau des Aufsatzes nach Art der Sonate mitbekommen und gutiert. Und das muss ich ja jetzt erstmal alles setzen. Dr. Indoktrinator freut sich auf jeden Fall, wenn ihr und sie da draußen wieder einschalten, wenn es heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Bis dahin, auf Wiederhören.